Entschuldigung, gehörst du hier zum Schrottplatz? Gebrauchtwarencenter. Das hier ist das Gebrauchtwarencenter Titus Jonas. Ein Schrottplatz. Oh, Verzeihung. Ich war so naiv anzunehmen, dass es sich bei einem riesigen Platz voller Müllberg um einen Schrottplatz handeln müsse. Wie konnte ich nur? Naja, eigentlich ist es ja auch einer. Aber wir handeln nicht nur mit Schrott, sondern auch mit Gebrauchtwaren. Deshalb ja auch Gebrauchtwarencenter. Verstehst du? Ja, schon klar. Und du gehörst zu diesem Gebrauchtwarencenter? Ja, ich bin der Neffe meines Onkels. Das sind die meisten Neffen. Was? Na, Neffen ihres Onkels oder ihrer Tante. Ich meinte... Ich bin auf der Suche nach alten Reklameschildern. Habt ihr sowas? Was? Ja, klar. Natürlich. Komm mit. Was darf denn sein? Waschmittel? Zigaretten? Bier? Coca-Cola. Mein Vater sammelt dieses Zeug und hat demnächst Geburtstag. Ich finde die Teile ja ziemlich altmodisch, aber er steht drauf. Ach so. Du hast Glück. Ein paar Cola-Schilder sind auch dabei. Das mit dem Weihnachtsmann sieht klasse aus. Wusstest du, dass der Weihnachtsmann so mit rot-weißen Klamotten und Rauschebart eigentlich eine Erfindung von Coca-Cola ist? Die Sache mit Coca-Cola ist eine moderne Legende. Die erste Weihnachtsmann-Werbung der Firma erschien 1931 und bereits 10 Jahre früher finden sich Illustrationen in Kinderbüchern vom Weihnachtsmann im typisch rot-weißen Outfit. Trotzdem behauptet der Konzern gern das Gegenteil. Woher weißt du das? Hab ich irgendwo mal gelesen. Und was soll dieses Blechschild kosten? $25. Was, so viel? Sorry, aber für die Schilder werden inzwischen Sammlerpreise bezahlt. Das hier ist von 1957. Und $25 ist ein guter Preis. Naja, okay, $20. $20 für das Schild und einen kleinen Freundschaftsdienst. Du gehst morgen mit mir ins Kino. In der Matinee läuft ein alter Hitchcock-Film. Ja, aber... Was ist... Magst du Hitchcock nicht? Ja, doch, klar mag ich ihn. Ich meine, wer mag ihn nicht? Ich habe zwar seine Filme schon dutzendfach gesehen, aber... Kein Problem, ich mein gern, aber warum? Ich bin neu hier in der Gegend. Meine Eltern sind letzte Woche nach Rocky Beach gezogen. Ich kenne noch niemanden. Und ich gehe gerne ins Kino, aber ungern allein. Ich kenne noch nicht mal deinen Namen. Brittany. Ich heiße... Justus! Das ist meine Tante Mathilda. Bleib hier, ich bin sofort wieder zurück. Okay. Was hüpfst du denn so albern über den Schrottplatz? Was ist denn, Tante Mathilda? Titus hat gerade angerufen. Er kommt gleich mit einer riesigen Ladung von einem Einkauf zurück. Ihr müsst beim Abladen helfen. Okay. Ruf Bob und Peter an, damit sie dir helfen. Ja, okay. Und? Meine Tante. Manchmal kann sie ein richtiger Feldwebel sein. Tut mir leid, ich muss mal schnell telefonieren. Kein Problem. Das Telefon steht hier in unserer Zentrale. Komm mit. In dem Campingwagen? Wow, was ist denn das? Das ist unser Büro. Das ist ja Wahnsinn. Während Justus mit seinen beiden Freunden telefonierte, sah sich Brittany ausgiebig und bewundernd im Wohnwagen um. Okay, raus mit der Sprache. Was ist das hier? Unser Büro von meinen Freunden und mir. Wir sind, Detektive. Detektive? Ja, hier ist unsere Karte. Die 3 Detektive, 3 Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas... 2. Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Wow, ihr seid also richtige Detektive? Oh, Sekunde. Justus Jonas von den 3 Detektiven? Hallo Justus, hier spricht Inspektor Kötter. Ich möchte dich nicht lange stören, aber mir ist gerade eine Meldung auf den Tisch geflattert, von der ich denke, dass sie dich interessiert. Schießen Sie los. Erinnerst du dich an Victor Eugenie, den Kunstdieb aus Europa? Ja, selbstverständlich. Was ist mit ihm? Er ist tot. Das war jetzt kein Scherz, oder? Das mit dem Inspektor meine ich. Da war wirklich jemand von der Polizei am anderen Ende? Inspektor Cotter, wir arbeiten manchmal mit ihm zusammen. Und was wollte er? Hat er einen Fall für euch? Er wollte mir nur mitteilen, dass jemand gestorben ist. Victor Eugenie. Oh nein, das tut mir leid. War er ein Freund von euch? Das kann man nicht gerade sagen. Er war ein Kunstdieb, hat auf der ganzen Welt wertvolle Gemälde gestohlen. Wir hatten in der Vergangenheit ein paar Mal mit ihm zu tun. Und obwohl wir alle Fälle aufklären konnten, ist uns Eugenie jedes Mal entkommen. Warum? Weil wir ihm kein Verbrechen nachweisen konnten. Oder weil er ein bisschen schlauer war als wir. Tja, das war's dann wohl, Mr. Eugenie. Und nun? Bist du erleichtert, weil ihr nun nicht mehr in Gefahr seid? In Gefahr waren wir bei Eugenie nie. Er war zwar unser Gegner, aber deswegen nicht gefährlich. Er war kein brutaler Verbrecher, eher ein Gentleman. Ein Gentleman, Meister D. Wie spannend. Er sprach sogar davon, mit uns zusammenarbeiten zu wollen. Was, echt? Als Detektiv? Eigentlich hatte er gehofft, wir würden uns an seinen kriminellen Machenschaften beteiligen. Na, mein Onkel ist da. Oh. Naja, Peter und Bob werden bestimmt auch jeden Moment eintreffen. Ich muss also arbeiten. Und ich muss nach Hause. Soll ich dich morgen Vormittag abholen? Ja, gern. Okay, dann bis morgen. Nachdem Justus, Bob und Peter ihre Arbeit beendet hatten, saßen sie nun auf der Veranda und verzehrten den Kirschkuchen, den Mathilda ihnen zur Belohnung gebacken hatte. Also, der Kirschkuchen deiner Tante ist wirklich großartig, Justus. Einfach klasse. Komm, ja, was gibt's Neues, Just? Du bist so schweigsam. Und außerdem bist du der Letzte, der zum Kuchen greift. Bist du krank? Nein. Nur etwas nachdenklich. Vergiss nicht, an deine Unterlippe zu zupfen. Ist was passiert? Ja, Victor Eugenie ist tot. Was? Inspektor Cotter hat mich angerufen. Er wusste allerdings selbst nicht viel über die Sache. Auf seinem Schreibtisch landete die Meldung, dass der seit Jahren gesuchte Kunstdieb Victor Eugenie in den französischen Alpen tot aufgefunden wurde. Ist offenbar beim Bergsteigen umgekommen. Ich wusste gar nicht, dass er Bergsteiger war. Ja, andererseits, sportlich war er ja. Nicht sportlich genug, sonst wäre er ja nicht abgestürzt. Armer Eugenie. Er war zwar ein Verbrecher, aber irgendwie mochte ich ihn trotzdem. Er war der einzig ehrenhafte Dieb, mit dem wir es zu tun hatten. Falls es sowas gibt. Nun mal halblang. Er war ja nicht gerade Robin Hood. Er hat zwar den Reichen gestohlen, aber dann vergessen es den Armen zu geben. Trotzdem, wenn alle Übeltäter der Welt ein bisschen wären wie Eugenie, ging es uns allen ein wenig besser. Ach, das sagst du doch nur, weil er dich gefragt hat, ob du nicht an seiner Seite arbeiten möchtest. Du fühlst dich vom Angebot des Meisterdiebs geschmeichelt, Justus. So ein Quatsch. Ich rechne es Eugenie hoch an, dass er immer gewaltlose Methoden angewandt hat. Das hat mit seinem Lob nichts, aber auch gar nichts zu tun. Dass ich ein intelligenter junger Mann bin, weiß ich selbst. Na, jedenfalls ist er jetzt tot. Das bedeutet wiederum, dass wir nie wieder etwas mit ihm zu tun haben werden. Und darüber bin ich ehrlich gesagt heilfroh. Als Als Justus am Montagnachmittag aus der Schule kam, klemmte ein Brief in der Tür zur Zentrale. Auf dem Umschlag stand in geschwungenen Lettern sein Name. Vielleicht von Brittany. Aufgeregt riss Justus das Kuvert auf. Es war mit dunkelblauem Seidenpapier gefüttert. Der Brief selbst war in klarer Handschrift auf edlem Büttenpapier geschrieben. Lieber Justus, wenn du diese Zeilen liest, bin ich unter vermutlich unglücklichen Umständen ins Leben gekommen. Ich habe jedoch vorsorglich einer meiner raren Vertrauten gebeten, dir im Falle meines Ablebens diesen Brief zu schicken. Insgeheim hege ich die Hoffnung, dass dich diese Nachricht zumindest für einen kurzen Moment aus der Fassung bringt. Andererseits ist es auch gut möglich, dass du bereits davon erfahren hast. Immerhin warst du deiner Umwelt schon immer eine Nasenlänge voraus. Dieses Talent hatte ich immer zu schätzen gewusst, wenn es mir auch manchmal fast zum Verhängnis geworden wäre. Ob du es glaubst oder nicht, ich war in den letzten Jahren dein ständiger Begleiter im Geiste. Ich wusste immer über eure Erfolge eures Detektivteams Bescheid, verfolgte, soweit es mir möglich war, jeden eurer Fälle und war euch manchmal näher, als ihr euch vorstellen könnt. Insgeheim hatte ich immer gehofft, dass wir uns noch einmal begegnen würden. Gerne hätte ich ein letztes Mal meine Kräfte mit deinen gemessen, um unsere Pattsituation in einen klaren Sieg zu verwandeln. Doch jetzt ist mir das Schicksal zuvor gekommen. Es wird kein weiteres Kräftemessen mehr geben. Jedenfalls nicht in der Form, die mir immer vorschwebte. Doch wie wäre es mit einem Wettkampf der etwas anderen Art, Justus Jonas? Es gibt einen Ort, an dem eine Reihe von Kunstwerken versteckt sind, die ich zwar stehlen, aber nicht wieder verkaufen konnte. Die Maske des Rosenräubers von Godard, Odysseus von Stevenson, Monotone Strafen von Kollenberg, Spaziergang im Mai von Strachinsky und Der kleine Dieb von Sanchez. Gemälde im Wert von einigen Millionen Dollar. Ein Schatz, den es sich zu bergen lohnt, nicht wahr? Ich habe lange darüber nachgedacht, wer diese Kostbarkeiten nach meinem Tode erhalten soll. Ich habe in meinem Leben nicht viele Freunde gemacht und diejenigen, die behaupteten, meine Freunde zu sein, haben mich im Laufe meines Lebens verraten. Ich selbst kann mit diesen Gemälden nichts mehr anfangen. Also stellte ich mir die Frage, was tun mit den 6 Bildern? Soll ich sie in ihrem Versteck verrotten lassen? Doch dann hatte ich eine bessere Idee. Ein letztes Spiel mit einem meiner hartnäckigsten Gegner in der Vergangenheit. Dem einzigen, der mir jemals ansatzweise ebenbürtig war. Mit dir, Justus Jonas. Die Regeln sind einfach. Mach dich auf die Suche nach meinem Erbe. Solltest du es finden, Glückwunsch. Du bist ein reicher Mann und kannst deinen größten detektivischen Erfolg verbuchen. Du warst schlauer und gerissener, als ich erwartet habe. Findest du es nicht, findet es niemand und mein Vermächtnis wird auf ewig verloren sein. Du wirst mit der Schmach leben müssen, dass es jemand gab, der noch schlauer und gerissener war als du. Es wird mir auch im Jenseits noch eine Freude sein, dich einmal geschlagen zu sehen. Gute Jagd, Victor Eugenie. Sofort hatte der erste Detektiv seine beiden Kollegen in die Zentrale bestellt. Boah, das ist ja wohl der Oberhammer. Das gibt's doch nicht, zeig mal her. Hey, Vorsicht, Peter. Möglicherweise enthält der Brief Hinweise, die durch unsachgemäße Behandlung des Papiers zunichte gemacht werden. Eine derartige Untersuchung habe ich bereits vorgenommen. Wie zu erwarten, verlief sie ergebnislos. Wer hätte das gedacht? Es gibt also doch noch ein Endspiel gegen Eugene. Und das Preisgeld ist eine Sammlung von millionenschweren, gestohlenen Gemälden. Dass er ausgerechnet uns die Chance gibt, seinen Schatz zu finden, unfassbar. Genau genommen gibt er ja Justus die Chance. Wir werden mit keinem Wort erwähnt. Meint er das wirklich ernst? Warum will er ausgerechnet uns sein Vermögen hinterlassen? Wir haben ihm immerhin einige Male das Leben ziemlich schwer gemacht. Eugene ist ein Spieler. Für ihn ist dies ein einziger großer Spaß. Wie er selbst schreibt, möchte er uns noch ein letztes Mal auf die Probe stellen. Beim Ausmalen des Plans hat er sich wahrscheinlich königlich amüsiert. Er hofft wohl, dass wir das Rätsel nicht lösen können. Damit will er uns demütigen, um am Ende dann doch noch zu triumphieren. Wenn das so ist, dann gibt es vielleicht gar kein Versteck. Dann ist das Rätsel unlösbar und er stellt es nur, damit wir daran verzweifeln. Die perfekte Rache. Stelle Justus Jonas ein Rätsel, das er nicht lösen kann, und er geht daran zugrunde. Von welchem Rätsel sprechen wir hier überhaupt? Ich sehe gar keins. Wir haben nur diesen Brief. Oder habe ich irgendwas verpasst? Bob hat recht. Wir haben gar kein Rätsel. Wir... Ach, herrje. Ist wieder deine Tante Mathilda. Wenn's ums Abladen geht, ich bin nicht da. Ich auch nicht. Oder sag ihr, wir hätten gerade schwere geistige Arbeit zu erledigen. Physikalische Anstrengungen ist da nur hinderlich. Du meinst sicherlich physische. Überlass es mit den Fremdwörtern besser mir. Justus, Besuch für dich! Sag mal, was ist denn mit dem los? Der hat's aber eilig. Ich hab nicht die geringste Ahnung. Wo bleibst du denn nur? Hier möchte dich jemand sprechen. Mein Name ist Wilbur Graham. Ich bin Reporter beim Los Angeles Tribune. Justus Jonas. Von den drei Detektiven? Ganz recht. Was kann ich für Sie tun? Nun, ich würde gerne eine Story über euch machen. Über uns? Ja, aus aktuellem Anlass sozusagen. Einen Augenblick. Peter, Bob? Da seid ihr ja endlich. Mr. Graham möchte einen Artikel über uns schreiben. So? Worum geht's denn genau, Sir? Einige Fälle, die ihr in der Vergangenheit gelöst habt. Um genau zu sein, um die Fälle, bei denen ihr mit Monsieur Victor Eugenet zu tun hattet. Ihr wisst doch, wer Victor Eugenet ist? Ja, natürlich. Er ist vor einigen Tagen bei einem Bergsteigerunfall ums Leben gekommen und ich möchte einen Artikel über ihn schreiben. Er war ja eine schillernde Persönlichkeit. Seine Diebeszüge führten ihn auch einige Male nach Rocky Beach und Umgebung. Und ihr drei hattet jedes Mal auf die ein oder andere Weise mit ihm zu tun, nicht wahr? Das stimmt, Sir. Wir sprachen nämlich gerade über ihn, als meine Tante mich... Wir haben nämlich einen Brief von ihm... Entschuldige, Peter. Was soll denn das? Tut mir leid. Da lief eine Kakerlake über den Schotter. Und warum trittst du mir denn auf den Fuß? Meine Fuß-Augen-Koordination war noch nie besonders gut entwickelt. Das haben mir meine Sportlehrer auch immer gesagt. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, der Brief. Ja, wir haben in unserer Zentrale aufgeräumt und dabei einen alten Brief von Eugenie wiedergefunden. Von damals, wissen Sie, dem zweiten Mal, als wir ihm begegnet sind. Oder was, das dritte Mal? So, ein Brief. Klingt doch schon mal interessant. Wäre ein schöner Aufhänger für die Story. Könnte ich mal einen Blick auf diesen Brief werfen? Nein. Warum denn nicht? Naja, das ist ein wertvolles Schriftstück. Ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Ich verstehe nicht ganz. Das fürchte ich auch. Im Klartext, wie viel gedenken Sie für einen Blick auf den Brief zu bezahlen? Bezahlen? Ja, an Honorar meine ich. Schließlich werden Sie an Ihrem Artikel was verdienen. Und wir? Dachten Sie etwa, wir würden Ihnen das Interview gratis geben? Das hatte ich angenommen. Ja, immerhin ist dieser Artikel gute Werbung für euch. Darauf sind wir längst nicht mehr angewiesen. Ihr seid also nicht bereit, mir nähere Auskünfte über Genet zu geben? Doch, gegen eine angemessene Bezahlung. Selbstverständlich. Wie viel? Sagen wir $1,000. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Angesichts dieser Forderung werde ich von dem Plan, einen Artikel über euch zu schreiben, Abstand nehmen. Wie Sie meinen. Auf Wiedersehen. Was sollte das denn, Just? Das frage ich dich zweiter. Wie kommst du dazu, ihm einfach vom Brief zu erzählen? Bist du bescheuert? Entschuldigung. Ich dachte, es könnte nicht schaden. Doch, könnte es. Ich will erst wissen, was es mit diesem Vermächtnis auf sich hat, bevor ich irgendwem davon erzähle. Von einem Journalisten ganz zu schweigen. Hast ja recht. Okay. Ich hab's schon wieder zu spät geschnallt. Aber das ist doch noch lange kein Grund, den Typen gleich so vor den Kopf zu stoßen. Der war echt stinksauer. Ich wollte gar nicht so ruppig werden. Aber auf die Schnelle fiel mir nichts Besseres ein. Regt euch nicht auf, Kollegen. Ist ja alles nochmal gut gegangen. Mr. Graham ist zwar sauer auf uns, aber das wird bestimmt keine Folgen haben. Wenden wir uns also wieder dem eigentlichen Problem zu, dem rätselhaften Brief. Kommt, wir gehen wieder in die Zentrale zurück. Schön. Was haben wir? Einen Brief, der auf den ersten Blick weder mit Geheimtinte geschrieben ist, noch irgendeinen Code enthält. Vielleicht kommt noch ein zweiter Brief, in dem das eigentliche Rätsel steht. Glaube ich nicht, das hätte er angekündigt. Für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, es gibt gar kein Rätsel im klassischen Sinne, sondern wir sollen das Versteck einfach finden, indem wir uns an seinen letzten Spuren halten oder so. Zweitens, das Rätsel ist doch irgendwo im Brief versteckt. Sehen wir ihn uns doch noch einmal genauer an. Ja, das Einzige, was auffällt, ist die Auflistung der Gemälde. Bob, du bist in diesen Dingen doch ein wenig bewandert. Sagen dir diese Bilder etwas? Ich bin doch kein Kunstkenner, nur weil ich einmal im Jahr eine Ausstellung besuche. Ja, na schön, Stingwood, Kollenberg und Godard sagen mir was. Aber die Titel der Bilder... Ich meine, Bilder heißen doch irgendwie alle gleich, oder? Spaziergang im März oder Mai oder August, sowas kann sich doch kein Mensch merken. Okay, Bob, das wird deine Aufgabe sein. Fahr in die Bibliothek und versuch alles über die Bilder rauszufinden. Und wenn du Abbildungen findest, bring die Bücher mit. Vielleicht ist das Rätsel nicht in den Titeln, sondern in den Bildern versteckt. Das wird ein ganzes Stück Arbeit. Kommt ihr mit? Ich hab keine Zeit. Ich muss, trainieren. Ich kann auch nicht. Und warum nicht? Weil ich nicht kann. Geheimauftrag? Ja, sozusagen. Wie geheimnisvoll. Naja, ich muss dann jetzt los, wenn ich noch was schaffen will. Ich nehme die Briefseite mit dem Bildernamen mal mit. Bob und Peter hatten die Zentrale gerade verlassen, als Justus schon nach dem Telefon griff und Brittanys Handynummer wählte. Aber niemand ging ran. Nicht einmal eine Mailbox. Justus ließ es 8-mal klingeln. Dann legte er enttäuscht auf. Justus! Tante Mathilda treibt mich nochmal in den Wahnsinn! Hier ist jemand für dich, ein junges Mädchen. Hi. Hi. Das muss Gedankenübertragung gewesen sein. Ich wollte dich gerade anrufen. Echt? Da bin ich aber erleichtert. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause und kam zufällig hier vorbei und da dachte ich, sag mal hallo. Aber im gleichen Moment war ich unsicher, ob du da bist oder Zeit hast oder so. Nein, ich meine, ja. Natürlich habe ich Zeit. Kein Problem. Möchtest du mir deine neue Freundin nicht vorstellen, Justus? Meine neue... Was? Naja, oder wie sagt man, Schulkameradin? Ach so, das ist Brittany. Aber Brittany geht gar nicht auf meine Schule. Ach nein? Woher kennt ihr euch dann? Hast du nicht zufällig was auf dem Herd stehen, was jeden Moment anbrennen könnte? Nein, aber dir zuliebe könnte ich so tun, als ob. Viel Spaß noch, ihr zwei. Deine Tante ist wirklich cool. Und was glaubt sie denn, wer ich bin? Keine Ahnung. Sie ist auf jeden Fall schrecklich neugierig. Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich war gar nicht auf dem Nachhauseweg. Ich wollte dich besuchen. Ich hoffe, ich gehe dir nicht auf die Nerven. Kein bisschen. Wollen wir ein Eis essen gehen? Klar, ich schulde dir noch was für das Popcorn von gestern. Aber höchstens eine Kugel. Ich bin auf Diät. Ich sehe dafür zwar keinen Grund, aber wie du meinst, höchstens eine Kugel. Vielleicht finden wir ja einen Laden, wo es halbe Kugeln gibt. Als Justus am frühen Abend fröhlich nach Hause kam, bemerkte er, dass Licht in der Zentrale brannte. Bob und Peter saßen dort mit trotzig verschränkten Armen in ihren Sesseln. Was macht ihr denn hier? Auf dich warten. Waren wir denn verabredet? Nein, aber wir dachten, es versteht sich von selbst, dass wir uns nach meiner Arbeit in der Bibliothek noch einmal in der Zentrale treffen. Als wir hier ankamen, und das war vor einer Stunde, stand die Tür zur Zentrale sperrangelweit offen. Deine Tante wusste nicht, wo du warst und machte irgendwelche zweideutigen Bemerkungen. Zu dieser Zeit war hier Hochbetrieb. Jeder hätte uns den ganzen Laden hier ausräumen können. Ist etwas geklaut worden? Nein, wir haben jedenfalls nichts feststellen können. Glück gehabt, Justus. Tut mir leid. Ich hab die Tür ganz vergessen. Wo warst du denn überhaupt? Unterwegs. Geht es etwas genauer? Unterwegs ist ein bisschen wenig für eine stundenlang aufstehende Tür. Meine Güte, ich war halt weg und hab die blöde Tür vergessen, okay? Ich bin untröstlich, aber darf ich vielleicht auch mal einen Fehler machen? Ist ja schon gut. Los jetzt. Seht euch lieber mal an, was ich heute alles aus dem Bücherregal zutage gefördert habe. So, das war nämlich ganz schön viel Arbeit, denn Eugenes Brief birgt mehr Geheimnisse, als wir gedacht haben. Die Bilder sind ohne Zweifel ziemlich wertvoll und vor 8 bis 9 Jahren gestohlen worden. Die meisten Diebstähle gehen auf Eugenes Konto. Aber jetzt kommt's. Jeder der Titel wurde von Eugene leicht verfremdet. Ich hab's mir aufgeschrieben. Moment. Außer Odysseus wurden Odysseen, der kleine Dieb ist in Wirklichkeit der gemeine Dieb, leise im Garten wird zu Laube im Garten und die Maske des Rosenräubers ist eigentlich die Maske des Rosenritters. Und was bedeutet das jetzt? Ich denke mal, das ist das Rätsel, was es zu lösen gibt. Wir haben es gefunden. Und was machen wir jetzt damit? Sehen wir uns die Bilder in den Büchern hier nochmal genauer an. Vielleicht gibt es da eine Gemeinsamkeit. Machen wir doch ein bisschen Brainstorm. Ich konnte nichts Aufregendes entdecken. Die 6 Gemälde sind alle vor etwa 8 bis 9 Jahren an verschiedenen Orten gestohlen worden und nie wieder aufgetaucht. Gute Arbeit, Bob. Hast du noch mehr? Das war alles. Jetzt bist du wieder am Zug. Los, löse das Rätsel. In Ordnung. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Eugene verfremdet die Namen der Bilder. Warum? Will er damit vielleicht sagen, dass es sich bei den Werken um Fälschungen handelt? Na, Fälschungen wären bestimmt vorher schon jemandem aufgefallen. Die Bilder haben auch keine Gemeinsamkeiten und sind ganz unterschiedlich. Dann ist das doch eine Gemeinsamkeit. Nämlich die, dass es keine gibt. Soll das nun wieder bedeuten? Keine Ahnung. Ich dachte, wir machen ein bisschen Brainstorming. Mir qualmt schon die Birne. Ich muss langsam mal nach Hause. Ich komm mit. Vielleicht haben wir über Nacht einen Geistesblitz. Treffen wir uns morgen nach der Schule wieder hier? Nicht nach der Schule. Da habe ich keine Zeit. Morgen Abend? In Ordnung. Was treibt Justus eigentlich neuerdings, dass er plötzlich keine Zeit mehr hat? Er tut so geheimnisvoll. Hat er dir was gesagt? Nein, aber ich hab da so eine Ahnung. Bob war am nächsten Tag schon etwas früher als vereinbart auf dem Schrottplatz. In der Zentrale brannte kein Licht, doch das Schloss baumelte offen am Riegel. Hatte Justus etwa schon wieder vergessen abzuschließen? Justus? Hallo Bob. Schon so früh? Boah, du hast mich zu Tode erschreckt. Ja, wieso sitzt du denn hier im Dunkeln? Ach, vergessen das Licht anzumachen. Am Grübeln? Mhm. Aber nicht über das Wilderrätsel, oder? Nein. Wie heißt sie? Hm? Wer? Ja, das Mädchen, wegen dem du dich seit Tagen ziemlich merkwürdig verhältst. Ich verhalte mich merkwürdig? Ich sage nur, die offene Tür. Das ist dir doch noch nie passiert. Brittany. Brittany. Und? Sie taucht hier auf und wollte ein Cola-Schild kaufen. Und dann waren wir im Kino. Und Eis essen. 5 Kugeln. Und es macht dir nichts aus, dass ich dick bin. Sie ist toll. Ja, aber das ist doch kein Grund, hier stundenlang im Dunkeln zu sitzen. Das klingt doch super. Ja, wir waren heute Nachmittag verabredet. Sie ist nicht gekommen. Oh. Vielleicht ist ihr was dazwischen gekommen. Die wird sich schon noch melden. Und wir brauchen deine Birne jetzt. Oder hast du vor lauter Liebeskummer? Ich hab doch keinen Liebeskummer. Wer hat Liebeskummer? Niemand, Peter. Niemand. Und, Kollegen, schon was rausgefunden? Ich habe mir in der Tat in den letzten Stunden Gedanken gemacht. Das Rätsels Lösung muss in dem Brief selbst zu finden sein. Ich bin bloß noch nicht dazu gekommen, die Theorie zu überprüfen. Ich brauche mal Zettel und einen Stift. Hier, bitte. Danke. Was wird denn das? So. Ich habe die Stellen herausgehoben, die verfremdet wurden. Es sind nämlich ganze Buchstabengruppen und nicht einzelne Buchstaben. Und wenn man diese Buchstabengruppen kombiniert... Dann kommt da Itunenainaugem heraus. Großartig. Und wenn wir das Ganze umstellen... Au bei Gmen Itun. Viel besser. Wartet mal. Was haltet ihr davon? Jung mit Taubenei. Was soll das denn sein? Oh, Peter, du siehst den Wald mal wieder vor lauter Bäumen nicht. Lies es doch mal richtig. Jung mit Taubenei. Junge mit Taubenei. Junge mit Taub... Junge mit Taubenei. Das ergibt ja einen Sinn. Die Frage ist bloß, was bedeutet es? Gute Frage. Junge mit Taubenei. Junge mit Taubenei. Sagt euch das was? Junge mit Taubenei. Das klingt wie ein weiteres Bild. Aber was sollen wir damit anfangen? Junge mit Taubenei. Junge mit Taubenei. Wisst ihr, wie bescheuert das klingt, wenn ihr die ganze Zeit Junge mit Taubenei sagt? Was soll dieser Blödsinn? Unsere einzige Spur, Peter. Sehen wir doch mal im Internet nach, ob es das Bild gibt. Vielleicht finden wir dort ja auch ein paar Abbildungen. Es ist ein Gemälde von Jean-Pierre Foucault. Gemalt wurde es 1912. Tja, ein Junge mit einem Taubenei. Wer hätte das gedacht? Ich werde mich nie in die Kunstwelt hineinversetzen können. Was soll denn daran so toll sein? Das da vielleicht. Geschätzter Wert? $500.000. Wow, das ist allerdings ein Grund, Kunstliebhaber zu werden. Hey, seht euch das an. Das Bild ist von der Stadt Santa Monica erworben worden und ist seitdem im dortigen Kunstmuseum ausgestellt. Das ist ja ganz in der Nähe. Richtig, Peter. Ich halte das für keinen Zufall, Kollegen. Wir sind auf der richtigen Spur. Am nächsten Morgen saß Justus mit seinem Onkel und seiner Tante beim Frühstück. Noch einen Pfannkuchen? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger mehr. Keinen Hunger? Das wäre ja das erste Mal. Besonders, wenn ich Pfannkuchen zum Frühstück mache. Mir machst du nichts vor. Lass den Jungen doch, Mathilda. Er wird schon wissen, was er tut. Ich muss los. Justus schnappte die Schultasche und stürzte aus dem Haus. Bis zur Schule hatte er zwar noch Zeit, aber das vermeintlich geschickte Verhör war nicht mehr zu ertragen. Er ging hinüber zur Zentrale. Enttäuscht sah er auf den Anrufbeantworter. Das Lämpchen leuchtete nicht. Brittany hatte also nicht über Nacht angerufen. Gerade wollte er die Zentrale wieder verlassen, als... Justus Jonas von den drei Detektiven? Hi, gut, dass ich dich erreiche. Brittany, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Wo hast du denn gestern gesteckt? Tut mir leid, mir ging's gestern nicht so gut. Können wir uns heute treffen? Ich muss mit dir reden. Ja, klar, aber erst heute Abend. Ich bin vorher noch in Santa Monica im Museum. Okay, treffen wir uns in der Eisdiele? Meinetwegen. Aber diesmal wirklich nur eine Kugel, ja? Bis heute Abend dann. Thank you. Das Kunstmuseum war ein modernes Gebäude. Es lag im Zentrum von Santa Monica. Die drei Fragezeichen ketteten draußen ihre Fahrräder an. Meinst du, das bringt uns irgendwie weiter? Kommt, wir gehen rein. Jetzt weiß ich wieder, warum ich Museen stinköde finde. Da darf man ja nicht mal laut lachen, wenn man etwas besonders albern findet. Da hätten wir es also. Junge mit Taubenei. Hier im Raum das einzige Bild. Ja, und es sieht genauso aus wie im Internet. Fällt euch irgendwas auf? Nein. Aber Eugenie wollte, dass wir uns das Bild ansehen können, ohne um die halbe Welt reisen zu müssen. Also muss es etwas zu entdecken geben. Vielleicht geht es gar nicht um das Bild, sondern um das Museum selbst. Also ich bin der Meinung, Kollegen, wir sollen uns mal ein wenig hier umsehen. Kommt mit. Bob, was ist denn los? Ich glaube nicht, dass es mit dem Museum etwas auf sich hat. Ich wollte euch nur unbemerkt aus dem Raum locken, Freunde. Wegen dem Typ dort mit der Glatze. Ist der euch aufgefallen? Der Typ, der da stand? Ja, ich glaube, er hat uns belauscht. Er zuckte plötzlich zusammen. Und zwar in dem Moment, als du von Eugenie gesprochen hast, Just. Bist du sicher? Ja, hundertprozentig sogar. Und was machen wir jetzt? Wir sehen uns um. Alles andere wäre zu aufwendig. Haltet die Augen offen. Dieser Reporter vom Tribune? Graham, oder wie der hieß? Tatsächlich. Glaubt ihr, der hat uns gesehen? Ja, ich glaube ja. Aber vielleicht nicht erkannt. Also, unser Museumsbesuch läuft mal wieder ganz anders als geplant. Ja, das war ja auch nicht anders zu erwarten. Kommt, wir gehen zurück in den Saal mit dem Bild. Der Glatzkopf ist weg. Ob er gegangen ist? Was ist denn jetzt los? Der Alarm! Da versucht jemand was zu stehlen. Das kommt von da drüben. Justus, da hat der Glatzkopf. Er geht zurück zum Taubenaal. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Los, hinterher! Halt! Lassen Sie das Bild! Bleiben Sie stehen! Hinterher! Bob, pass auf, er wirft einen Stuhl. Bob! Verdammt. Nichts passiert. Du blutest aber. Na und? Los, verfolgt den Kerl. Oh nein, ihr kommt nicht davon. Ich hab euch durchschaut. Mr. Graham, lassen Sie uns durch. Der Mann, der das Bild stehlen wollte, entkommt sonst. Deine Tricks kannst du dir sparen, Justus. Wachen! Hierher! Nehmen Sie die drei Jungen fest! Sie haben versucht, das Bild zu stehlen! Zwei Minuten später tauchte ein rothaariger, bulliger Inspektor auf. Inspektor Berger vom dritten Revier. Wen haben wir denn da? Drei Rotzgehören, die mal wissen wollten, wie es ist, wenn man ein Bild runterreißt und den Alarm auslöst? Nein, Sir, nichts dergleichen. Wir haben den Täter überrascht und an der Flucht zu hindern versucht. Was von Mr. Graham vereitelt wurde. Wenn Sie die Besucher am Verlassen des Gebäudes gehindert haben, dürfte sich der Täter noch im Museum befinden. Ist ein Mann mit einer Glatze. Die Jungs lügen, Inspektor. Ich habe Sie erwischt, wie Sie das Bild stehlen wollten. Hätte ich Sie nicht aufgehalten, wären Sie entkommen. Sicherlich nicht. Als der Alarm losging, wurden alle Ausgänge automatisch verriegelt. Dann ist der Mann noch hier. Bitte lassen Sie das Museum von Ihren Leuten untersuchen. Die Fingerabdrücke auf dem Rahmen beweisen, dass er der Täter war. Miller, tun Sie, was der Junge gesagt hat. Und wenn Sie schon dabei sind, nehmen Sie von allen Besuchern die Personalien auf. Verstanden, Inspektor. Haben Sie denn inzwischen herausgefunden, wie der Alarm ausgelöst wurde? Jemand muss in einem unbeobachteten Moment eines der Bilder in Sade verrückt haben. Das reicht aus, um das Sicherheitssystem zu aktivieren. Aber gestohlen wurde nichts? Nein. Und wie sieht es hier aus? Hier ist etwas. Ein Kärtchen. Das gehört mir. Ich hab's vorhin im Getümmel verloren. Hey, was war das? Her damit, Junge. Es ist nichts von Belang, Sir, aber gut, wir haben sie's. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Was soll das denn? Das ist die Visitenkarte von meinen Kollegen und mir. Detektive? Das wird ja immer besser. Wenn Sie uns nicht glauben, dann rufen Sie Inspektor Cotta von der Polizei in Rocky Beach an. Er kennt uns. Die Jungs sind Betrüger. Sie spielen ein ganz hinterhältiges Spiel mit ihnen. Hören Sie, wer immer Sie sind. Es gehört ein bisschen mehr dazu, ein Gemälde aus dem Museum zu stehlen. Sie sehen ja, wie weit der Täter mit dem Bild gekommen ist. Einen knappen Meter. Die drei Burschen sind detektivspielende, harmlose Jungs, wohingegen sie mir mächtig auf die Nerven gehen. Wir haben das Museum durchsucht und alle Personalien aufgenommen. Aber im Gebäude befindet sich kein Mann mit Glatze. Was? Aber das ist doch unmöglich. Er muss doch hier sein. Dann habe ich mich wohl doch in dir getäuscht. Das habe ich Ihnen doch gesagt, Inspektor. Halten Sie den Mund. Inspektor, ich habe mit dem Kollegen Cotta telefoniert. Er kennt die drei tatsächlich. Seine Reaktion war etwas merkwürdig. Er sagte, er sei froh, dass sich ausnahmsweise mal ein anderer mit ihnen herumschlagen muss. Trotzdem legt er seine Hand ins Feuer, dass die Jungen unschuldig sind. Sir, die Museumsbesucher werden langsam unruhig. Soll ich noch eine Fingerabdruckkontrolle... Nein, lassen Sie sie gehen. Es ist ja nichts gestohlen worden. Schicken Sie die Leute nach Hause. Und ihr drei auch. Los, verschwindet. Die drei Fragezeichen verließen das Museum. Auf der Straße trat Mr. Graham noch einmal auf sie zu. Mich? Täuscht ihr nicht, ihr drei. Ich weiß, was ihr im Schilde führt. Mr. Graham, ich kann mir vorstellen, dass Sie wegen des Interviews ein wenig ungehalten sind. Doch uns auf diese Weise zu verleumden... Mich täuscht ihr nicht. Ich habe euch durchschaut. Wir wissen gar nicht, wovon Sie reden. Oh doch, das wisst ihr. Ihr könnt noch so sehr eure Unschuld beteuern. Ich weiß, dass ich recht habe. Am Abend dann traf Justus in Marius' Eispalast ein. Ein knallbunter Laden in greller Neonbeleuchtung. Brittany saß in der hintersten Ecke und zerkleinerte gedankenverloren einen Bierdeckel. Entschuldige, ich bin ein bisschen zu spät, aber du glaubst nicht, was ich für einen Tag hinter mir habe. Im Museum? Ich dachte immer, Museen seien langweilig. Nicht, wenn du mit den drei Fragezeichen hingehst. Das muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Es gibt hier einen Rieseneisbecher für zwei Personen. Sollen wir den nehmen? Für mich eine halbe Kugel und für dich den Rest? Meinetwegen. Oba? Ein Rieseneisbecher bitte. Nein, warten Sie. Zwei Rieseneisbecher. Zwei? Zwei. Die schaffen wir locker. Sie, zwei. Einen Moment bitte. Und jetzt erzähl, was war denn so aufregend im Museum? Ein glatzköpfiger Mann hat versucht, ein Bild zu stehlen und wir wurden verdächtigt. Und zum Glück hat der Inspektor uns dann doch gehen lassen. Aber sag mal... Du wolltest doch mit mir reden. Ja, ich lenke vom Thema ab, nicht wahr? Ein bisschen. Das mit gestern tut mir leid. Ich wollte kommen, aber ich war nicht so besonders gut drauf. Und das ist auch das eigentliche Thema, über das ich sprechen wollte. Es ist verrückt, wir kennen uns erst seit ein paar Tagen, aber trotzdem vertraue ich dir. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist nicht einfach für mich. Bitte schön, die Eis. Wenn es dir unangenehm ist, dann musst du es nicht erzählen. Nein, ich will es ja. Es ist nur ziemlich schwierig und ich habe Angst, dass du mich danach nicht mehr magst. Ich mag dich nämlich. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, Brittany. Ich habe eine Augenkrankheit, eine Erbgeschichte, wusste ich schon immer. Die Ärzte sagen immer, es sei nur latent und würde nie ausbrechen. Und was ist doch passiert? Die Krankheit ist ausgebrochen. Es gäbe eine Möglichkeit zur Operation, aber niemand hat so viel Geld dafür. Was bedeutet das? Was bedeutet, dass ich in ein paar Monaten erblinden werde? Justus hatte Mühe, einen klaren Gedanken zu fassen. Brittany brauchte für die Operation viel Geld. Dafür würden 100 Jahre Ferienjob nicht ausreichen. Gab es überhaupt einen Beruf, mit dem man so viel Geld verdienen konnte? Vielleicht keinen ehrlichen, aber einen unehrlichen. 6 verschollene Meisterwerke zu verkaufen, war bestimmt keine leichte Sache. Eine schwierige Aufgabe, aber nicht unlösbar. Am nächsten Tag trafen sich die drei Detektive wieder in ihrer Zentrale. Justus zeigte seinen Kollegen den kleinen weißen Zettel, den er im Museum aufgelesen hatte. Und als ich ihn vorzeigen sollte, habe ich ihn schnell gegen unsere Visitenkarte eingetauscht. Das erzählst du jetzt erst? Warum hast du uns das denn nicht schon gestern gezeigt? Weil ich vergessen hatte. Wegen dem ganzen Trubel war es mir völlig entfallen. Ja, und gestern Abend... Hattest du keine Zeit, ich weiß. Du wolltest dir doch nur einen dramatischen Auftritt verschaffen. Was steht denn nun auf dieser Karte? Es ist keine Karte. Es ist ein Foto. Hier. Da ist ein Gebäude drauf zu sehen. Sieht aus wie eine spanische Kirche im Mini-Format. Und über der Tür hängt ein kleines Kreuz. Im Hintergrund sieht man einen Brunnen und Orangenbäume. Was ist das denn? Ein Haus. Sieht eher aus wie ein Gartenhäuschen einer Villa. Vielleicht auch ein Geräteschuppen. Wieso ist das Foto eigentlich so winzig? Ich nehme an, es war irgendwo im Rahmen versteckt. Ist dann nur wie etwas zu Boden segelte, als der Glatzkopf das Bild fallen ließ. Vielleicht steckt es zwischen Rahmen und Bild. Ich habe es schnell an mich genommen und dem Inspektor dafür unsere Visitenkarte überreicht. Und wie ist dieses Foto in den Rahmen hineingelangt? Ja, Jeunet hat es dort platziert. Vermutlich bei einem seiner letzten Besuche in der Gegend. Beunruhigend finde ich allerdings die Tatsache, dass es offensichtlich noch jemanden gibt, der von Eugenies Vermächtnis weiß. Ja, und der auch weiß, wo er suchen muss. Aber wir haben nun einen kleinen Vorsprung. Dieses Foto. Tja, die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Foto? Ja, das ist ausnahmsweise mal leicht zu beantworten. Wir müssen das Haus finden. Da ist die nächste Etappe des Rätsels. Das war ja mit dem Jungen mit Taubenei genauso. So sehe ich das auch, Bob. Dieses Foto will uns nur eins sagen. Findet das Haus und dort den Schatz. Oder das nächste Rätsel. Ja, aber wie findet man eigentlich ein Haus, von dem man nur ein einziges, winziges Bild hat? Das könnte doch überall auf der Welt stehen, also nach dem Baustil her, am ehesten in Spanien. Ich glaube nicht, dass das Gebäude irgendwo auf der Welt steht. Eugenie spielt bis jetzt ein faires Spiel. Er hat uns an einen Ort verwiesen, der für uns erreichbar war. und ich wage zu behaupten, dass es sich mit diesem Haus genauso verhält. Schön, jetzt müssen wir nur noch ganz Kalifornien absuchen. Ich gebe zu, dass wir immer noch ein recht großes Areal absuchen müssen. Aber das könnten ja andere für uns machen. Andere? Willst du etwa eine Haussuchfirma engagieren? Also, selbst wenn es sowas gäbe, hast du das Geld dafür, sowas zu bezahlen? Ich dachte an etwas Einfacheres, Kostengünstigeres und Effektiveres. Wir funktionieren die Telefonlawine ein wenig um und machen aus ihr eine E-Mail-Lawine. Wir scannen dieses Bild ein und versenden es an all unsere Freunde, die wir im Postfach haben. Mit der Bitte, es an deren Freunde weiter zu versenden. Prima Idee! Allerdings dauert diese Methode ziemlich lang, vielleicht mehrere Tage. Ja, die Leute sind schließlich nicht permanent online. Ich würde sagen, dann machen wir uns mal an die Arbeit, Freunde. So, und nun heißt es warten. Prima, dann verschwinde ich jetzt. Der Ermittlungskram hat meine Kondition beeinträchtigt. Ich gehe ein bisschen schwimmen. Kommt jemand mit? Moment noch, ich wollte mit euch noch über was reden. Stellt euch vor, ihr hättet einen Haufen Geld, der eigentlich gar nicht euch gehört. Ihr sollt jetzt entscheiden, wer es bekommen soll. Derjenige, dem es rechtmäßig gehört, oder der es wirklich dringend braucht für eine lebenswichtige Operation. Ich werde den Besitzer fragen, ob er mit dem Geld die Operation bezahlen möchte. Und wenn er Nein sagt? Dann würde ich ihm das Geld geben, denn dann weiß er ja, dass ich es habe. Und wenn ich es nicht täte, würde er mich anzeigen. Und was ist mit der Person, die die Operation braucht? Ja, die hätte dann Pech gehabt. Was soll die Fragerei, Just? Willst du auf die Bilder hinaus und sie behalten? Vergiss es, es war eine Schnapsidee. Du willst sie tatsächlich behalten? Bist du wahnsinnig geworden? Ich hab gesagt, ich vergiss es. Geh schwimmen, Peter. Mach ich auch. Also, mich wirst du nicht so schnell los. Was war das gerade für eine Geschichte, Just? Gar nichts. Gedankenspielerei, mehr nicht. Ich kenne dich, Justus Jonas. Irgendetwas brütest du aus. Was ist denn nur in dich gefahren? Ich habe eine hypothetische Frage gestellt, das ist alles. Wieso wird hier jedes meiner Worte gleich auf die Goldwaage gelegt? Ganz einfach. Weil du nie einfach so irgendwas fragst, Justus Jonas. Darum. Justus schlenderte mit Brittany barfuß den Strand entlang. Sie hatte ihn unter Tränen angerufen, weil sie nicht wusste, was sie tun sollte. Justus hatte ihr einen Spaziergang am Strand vorgeschlagen. Schließlich erzählte er Brittany von seinen Plänen. Justus, diese Riesensorgen. Wir nehmen das Geld doch niemandem weg, Brittany. Wenn man es sich genau überlegt, gehört es sogar uns. Schließlich hat Eugenie uns die Bilder gewissermaßen vererbt. Du weißt, dass das nicht stimmt. Die Bilder sind immer noch Diebesgut und das werden sie auch bleiben. Ihr könnt sie nicht einfach verkaufen und überhaupt an wen, denn das ist doch ungeheuer gefährlich. Da wird mir schon was einfallen. Es ist eine Möglichkeit, die Operation zu bezahlen. Du brauchst also keine Angst mehr zu haben. Alles wird gut. Was sagen denn deine Freunde dazu? Die stehen voll hinter mir. Mach dir keine Sorgen. Aber noch habt ihr die Bilder nicht gefunden. Das werden wir schon noch. Du würdest das wirklich für mich tun, nicht wahr? Was heißt würde? Ich werde. Ja. Du bist ein wunderbarer Mensch, Justus. Aber ich kann das nicht annehmen. Doch, du kannst. Thank you. Samstagabend saßen die drei Fragezeichen in der Zentrale. Die dicke Luft war inzwischen verflogen. Justus hatte es vermieden, das Thema Geld noch einmal anzuschneiden. Diese Warterei macht mich ganz verrückt. Es ist jetzt schon 48 Stunden her, dass wir die Lawine gestartet haben. Da muss doch mal langsam was kommen. Wenn wir Pech haben, dauert es noch bis nächste Woche. Sie haben Post. Treffer, das ist es. Wetten? Ah, freu dich nicht zu früh, Zweiter. Ich hab's im Gefühl, da hat uns gerade jemand des Rätsels Lösung gemailt. Von jemandem aus Glenview Valley. Hallo, drei Fragezeichen. Ich habe eure Mail bekommen und hoffe, ich kann euch helfen. Ich kenne das Gebäude. Aha. Ich fahre jeden Tag auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad daran vorbei. Es gehört zur St. Michael Mission, die hier im Valley liegt. Fragt mich nicht, was das für ein Haus ist. Sieht aus wie ein Geräteschuppen oder so. Bringt euch das was? Viele Grüße, Jordan. Ha, na, was hab ich gesagt? Das war ein Volltreffer, Kollegen. Glenview liegt hier gleich um die Ecke. Was willst du denn jetzt über die Geschichte Kaliforniens lesen? Muss das jetzt sein? Ich dachte, wir fahren gleich hin. Tun wir auch. Ich möchte nur bestmöglich informiert sein. Es war bereits dunkel, als die drei Fragezeichen über eine verlassene Landstraße durch die Berge Richtung Glenview Valley radelten. Schließlich gelangten sie in ein ausgedehntes Waldgebiet. Es wurde schlagartig dunkel und still um sie herum. Vielleicht hätten wir doch besser bis morgen warten sollen. Heute Nacht finde ich den Schatz bestimmt nicht mehr. Und noch einen Tag nutzlos verstreichen lassen? Nein, es kann nicht schaden, wenn wir uns bei Nacht ein bisschen umsehen. Vielleicht finden wir was, was uns bei Tage verborgen bleiben würde. Da ist das Valley schon. Laut Karte liegt die Missionsstation an dieser Straße, kurz vor dem Ortseingang. Hier, ein Holzschild mit der Aufschrift Mission St. Michael. Komm, wir lassen unsere Räder besser hier stehen und gehen den Rest zu Fuß. Na dann komm. Was für ein gottverlassener Ort. Lass das die Mönche bloß nicht hören. Unheimlich hier. Wir haben nicht mal eine Taschenlampe dabei. Hier ist die Klostermauer. Aber alles dunkel hier. Sieht ziemlich verlassen aus. Was hast du erwartet? Eine Grillparty? Das ist ein Kloster. Die Mönche gehen früh schlafen. Na schön, aber was sollen wir denn jetzt hier? Willst du die Mönche etwa aus dem Bett klingeln? Hier ist nicht mal eine Klingel. Abgeschlossen. Wir werden einfach über die Mauer klettern. Die Menschen schlafen, wenn nichts mitkriegen. Das war mal wieder typisch. Kommt, okay, los geht's. Wie kann man sich nirgendwo festhalten? So. Geschafft. Wow. Hoffentlich hat uns niemand gesehen. Die schlafen doch alle. Los, komm, Kollegen. Hey, kommt euch das nicht auch bekannt vor? Das ist es, Kollegen. Wir haben es gefunden. Los, gehen wir rein. Nicht verschlossen. Lauter Gartengeräte. Und wo ist da jetzt der Schatz? Hier ist nichts, was einem Versteck für 6 Ölgemälde dienen könnte. Na, das war wohl nichts. Vielleicht gibt es bei Tage mehr zu sehen. Wir kommen einfach morgen früh wieder. Kommt. Die Tür hier lasse ich auf, damit ich nicht doch noch die Mönche aufwecke. Also wieder über die Mauer. Lasse. Meinst du wirklich, wir haben morgen mehr Erfolg? Ich hoffe's. Just, pass auf! Mein Arm! Es ist der Mann mit der Glatze. Und er hat eine Pistole. Da habe ich euch endlich, ihr Burschen. So, eben, nun war's mit der Sprache. Was hattet ihr mit Bregovic zu schaffen? Oder arbeitet ihr mit Eugene zusammen? Hat er euch hierher geschickt? Antwortet, ihr wisst, wo die Bilder sind, nicht wahr? Sind sie hier bei den Mönchen? Wir dachten, sie wären dort, aber wir haben uns geirrt. Ach, du lügst. Was hättet ihr sonst mitten in der Nacht in der Mission zu suchen? Lassen Sie ihn los! Halt's Maul! Sie sollen ihn loslassen! Wir wissen nicht von irgendwelchen Bildern. Das ist eine Lüge. Ihr wisst, wo sie sind. Sag es mir, Dicker, oder soll ich abdrücken? Sie sind in einer anderen Mission versteckt. Die Mönche sind aufgewacht. Da, die Lichter sind angegangen. Hey, was ist denn da draußen los? Hilfe! Helfen Sie uns! Ich frage dich jetzt zum letzten Mal, Dicker. In welcher Missionsstation sind die Bilder? Purisma. In der Mission Purisma, nördlich von Santa Barbara. Die Bilder sind unter dem Altar in der Kirche versteckt. Hallo? Ist da jemand? Kommt Mensch noch einmal in die Quere. Er flüchtet! Ist etwas passiert? Ein Mann hat uns verfolgt. Ist euch was passiert? Was wollte er von euch? Keine Ahnung. Aber jetzt ist er ja weg. Soll ich die Polizei rufen? Nein, danke. Aber vielleicht war der Mann gefährlich. Zwar sogar bestimmt. Aber ich glaube, sie haben ihn verjagt. Gute Nacht. Am nächsten Morgen erwachte Justus aus einem unruhigen Schlaf und zu seiner Überraschung saß Brittany auf der Bettkante. Was tust du denn hier? Guten Morgen. Ich wollte dich wecken. Deine Tante hat mich reingelassen. Wir waren zum Frühstück verabredet. Hast du das vergessen? Was? Schon 11? Meine Güte, ich habe total verpennt. Das habe ich gesehen. Oh, sitzt du schon lang hier? Ich bin gerade erst reingekommen. Hast du schlecht geträumt? Das auch. Es ist ziemlich spät geworden letzte Nacht. Wo warst du denn? Wir haben die Bilder gefunden. Was? Ja, fast jedenfalls. Aber unsere Spur ist ganz heiß. Beim Frühstück werde ich dir alles erzählen. Wenig später hatte Tante Mathilda den beiden das Frühstück draußen auf der Veranda serviert. Justus berichtete Brittany, was sich in der Nacht vor und in dem Kloster zugetragen hatte. Wir werden heute nochmal zur Mission von dort bei Tageslicht umsehen. Dort muss irgendein Hinweis zu finden sein. Sei bloß vorsichtig, wenn dieser Typ von letzter Nacht nochmal auftaucht. Der ist wahrscheinlich immer noch irgendwo in Santa Barbara. Brittany, wegen unserem Gespräch am Strand. Ich hab nachgedacht. Ich auch. Weißt du, es sind nur Bilder. Dein Augenlicht aber ist unbezahlbar. Ich weiß. Und deswegen werde ich es auch machen. Was? Ich nehme das Geld an. Ist es dein Ernst? Absolut. Wenn das so ist, dann haben wir noch weniger Zeit zu verlieren. Ich treffe mich gleich nach dem Mittagessen mit Bob und Peter. Dann fahren wir zusammen ins Glenview Valley. Wir werden die Bilder finden, Brittany. Heute. Hast du heute Abend schon was vor? Ich denke, dass wir was zu feiern haben. Freu dich nicht zu früh. Noch hast du die Bilder nicht gefunden. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Versprochen. Am Tage war das Grundstück der Mission nicht mehr so unheimlich. Ein prachtvoller Garten war mit unzähligen Schmetterlingen bevölkert. Die Gebäude leuchteten weiß in der Sonne. Drei Mönche arbeiteten im Garten. Als die drei Fragezeichen durch das Tor schritten, blickte einer der Mönche auf. Seid ihr nicht die drei Jungen von gestern Nacht? Ja, sind wir. Verzeihen Sie, dass wir einfach so eindringen. Aber es gibt keine Klingel oder dergleichen. Mein Name ist Justus Jonas und das sind meine Freunde Bob Andrews und Peter Shaw. Angenehm. Ich bin Bruder Raphael. Wie kann ich euch helfen? Wir wollten uns noch einmal bei Ihnen bedanken, dass Sie uns gestern gerettet haben. Gern geschehen. Es war meine christliche Pflicht, einem Hilferuf zu folgen. Naja, das ist noch nicht alles. Wie soll ich sagen? Justus möchte sagen, dass sie Ihnen gestern Nacht nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Wir waren nämlich nicht zufällig hier. Wir sind über die Mauer geklettert und waren auf Ihrem Grundstück. Deshalb hat der Mann uns bedroht. Ich verstehe nicht ganz. Irgendwo auf dem Grundstück sind 6 wertvolle Gemälde versteckt. Und wir sind auf der Suche nach ihnen. Der Mann von gestern Nacht auch. Wahrscheinlich sind sie irgendwo in diesem Häuschen da hinten versteckt. Obwohl wir sie gestern dort nicht gefunden haben. In unserem Geräteschuppen sollen Bilder sein. Wenn Sie einen Moment Zeit haben, erzählen wir Ihnen die wichtigsten Fakten. Ich bitte darum, setzen wir uns doch dort auf die Bank. Bruder Raphael hörte den drei Fragezeichen fasziniert zu und wollte alles ganz genau wissen. Die Sonne stand schon tief und warf lange Schatten, als der Mönch schließlich sagte: Ich bin fasziniert. Eine richtige Kriminalgeschichte innerhalb der Mauern unseres Klosters. Wer hätte gedacht, dass ich noch einmal in die Fußstapfen von Pater Brown und William von Baskerville treten würde? Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass ihr hier auf der richtigen Spur seid. Den Namen Eugène habe ich noch nie gehört und das Gartenhaus kenne ich wie meine Westentasche. Dürfen wir es uns vielleicht trotzdem nochmal ansehen? Sicher, wenn es euch Spaß macht. Ich lasse mich gerne überraschen, falls ihr doch etwas finden solltet. Die Abendandacht. Ich muss gehen. Schaut euch in aller Ruhe um. Ich werde in einer Stunde nochmal nach euch sehen. Das wurde auch Zeit. Also, der fand ja gar kein Ende. Das gibt es doch nicht. Nichts? Hier ist absolut nichts. Möglicherweise geht es gar nicht um das Gebäude. Sondern? Vielleicht bezieht sich der Hinweis auf dem Foto, auf ein Bild des Gerätschuppens. Ein Bild des Häuschens? Dann sind die Gemälde gar nicht hier versteckt, sondern einer weiteren Etappe des Rätsels. Das ist nur eine Theorie. Und wie sollen wir dieses Bild finden? Wann wurde das Kloster gebaut? 1788? 1782. Super! Das Bild finden wir nie. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Und? Habt ihr etwas gefunden? Wissen Sie zufällig, ob der Geräteschuppen irgendwann einmal als Motiv für ein berühmtes Gemälde gedient hat? Für ein Gemälde? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nun ja, manchmal kommen Besucher mit ihren Aquarellblöcken in unseren schönen Garten und malen die Kirche. Aber ich habe nie davon gehört, dass einmal ein berühmter Maler dabei gewesen wäre. Naja, das Bild muss nicht zwangsläufig berühmt sein. Nicht berühmt, Just? Aber wie sollen wir es dann jemals finden, ich meine? Vielleicht müssen wir gar nicht so weit gehen. Bruder Raphael, erinnern Sie sich zufällig, ob von all den Leuten mit ihren Aquarellmalblöcken jemand speziell das Häuschen gemalt hat? Nein, aber mir fällt etwas anderes ein. Es gibt ein Bild vom Geräteschuppen im Kloster. Es hängt im Flur. Ach, tatsächlich? Ja, ein ehemaliger Klosterbewohner hat es gemalt. Ein Mönch? Nein, Peter, ein Gast. Manchmal kommt es vor, dass Menschen zu uns kommen, die Zuflucht suchen. Zuflucht? Wovor? Vor der Welt, vor den Menschen, meistens vor sich selbst. Sie können hier wohnen, essen, schlafen und so lange bleiben, wie sie wollen. Dieser Gast blieb sogar ein halbes Jahr. Er hat viel gemalt. Seine Bilder hat er uns als Dank für unsere Gastfreundschaft geschenkt. Können Sie uns sagen, wann das war? Das ist schon einige Zeit her. 8 Jahre oder 9. Vor 8 oder 9 Jahren wurden die 6 vermissten Gemälde gestohlen. Könnten wir die Bilder bitte mal sehen? Aber selbstverständlich, kommt mit. Bruder Raphael führte die 3 Fragezeichen durch einen Säuleneingang ins Innere des Klosters. Die Wände des Flurs waren aus Stein, ebenso die Decken und der Boden. Sie stiegen eine Treppe nach oben und betraten einen 2. Gang. Hier hingen die Bilder an der Wand. Es waren fast 2 Dutzend. Alle Bilder zeigten verschiedene Ansichten des Klosters, der Kirche und des Gartens. Schön! Ja, sie haben uns alle sehr gefallen. Das Malen ist eine Gabe Gottes, daher entschieden wir uns, die Bilder aufzuhängen, obwohl wir sonst auf jeglichen Raumschmuck verzichten. Da ist das Bild! Ja, das ist es hübsch, nicht wahr? Der Geräteschuppen im Sonnenschein. Fällt euch was auf, Kollegen? Nein, uns sollte aber was auffallen, nicht wahr? Achtet auf die Perspektive! Stimmt, jetzt fällt es mir auch auf. Es ist haargenau die gleiche wie auf dem Foto. Genau, Bob. Ich würde fast wetten, dass dieses Bild vom Foto abgemalt wurde. Hat dieser Maler denn auch fotografiert? Oh ja, manchmal. Mr. Bregovic ging hin und wieder mit seiner Kamera in den Garten, um die Schmetterlinge zu fotografieren. Wie bitte? Die Schmetterlinge. Warum siehst du mich denn so an? Nein, ich meinte den Namen. Wie hieß dieser Gast? Samuel Bregovic. Wieso, kennt ihr ihn etwa? Nein, aber das ist genau der Name, den der unbekannte Glatzkopf gestern erwähnte. Du hast recht, Just. Er fragte uns, was wir mit Bregovic zu schaffen hätten. Vor 8 Jahren wurden 6 wertvolle Gemälde von Victor Eugène gestohlen und versteckt. Etwa zur gleichen Zeit taucht ein Samuel Bregovic im Kloster auf und bleibt ein halbes Jahr. Er malt viele Bilder der Missionsstation. 8 Jahre später stirbt Eugène. Sein Vermächtnis an uns besteht aus einer Reihe von Rätseln, die uns hierher führen und bei denen eines der Bilder von Bregovic eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen scheint. Wobei wir noch nicht genau wissen, welche. Klingt ziemlich verworren, finde ich. Auf den ersten Blick ja. Es sei denn, man stellt folgende Theorie auf. Eugène stiehlt die Bilder und muss sich vor der Polizei verstecken. Er taucht hier im Kloster unter falschem Namen unter, da er ahnt, dass er die Bilder nicht so schnell zu Geld machen kann. Ja, und er versteckt sie an einem sicheren Ort, nämlich hier in der Mission. Für den Fall der Fälle, dass er die Gemälde zu Lebzeiten nicht mehr zurückholen kann, verschlüsselt er den Weg zu ihrem Versteck. Damals wusste er noch nicht genau, für wen er das tut, bis er uns traf. Beeindruckend, Justus. Dann hätten wir monatelang einen Meisterdieb bei uns beherbergt. Wie aufregend. Sündhaft und gottlos, aber aufregend. Es kann trotzdem nicht stimmen. Der Glatzkopf fragt uns, was wir mit Bregovic zu schaffen hätten oder ob wir zu Eugène gehören. Bruder Raphael, können Sie sich vielleicht daran erinnern, wie Bregovic aussah? Er war klein, füllig und blond. Das klingt nicht gerade nach Eugène. Mist. Es hätte so gut zusammengepasst. Darf ich das Bild hier mal abnehmen? Aber selbstverständlich. Was suchst du denn, Just? Ich weiß selbst nicht genau. Irgendein Rätsel muss in diesem Bild versteckt sein. Vielleicht müssen wir das Bild in unserem Kriminallabor untersuchen. Ihr habt ein Labor? Ja, in unserer Zentrale in Rocky Beach. Dürften wir das Bild dorthin mitnehmen und einer genauen Untersuchung unterziehen? Solange es keinen Schaden nimmt? Wir werden vorsichtig sein. Na schön. Die Rückfahrt nach Rocky Beach dauerte eine halbe Stunde. In der Zentrale räumten die drei Detektive den Tisch frei und legten das Bild darauf. So, die Operation kann beginnen. Oh. Na, was ist denn los, Erster? Hast du dein Skalpell vergessen? Justus, was hast du denn? Da ist es wieder. Hm? Was? Das Justus-Jonas-Syndrom. Dieses, ich habe einen Geistesblitz, verrate ihn euch aber nicht, um euch in den Wahnsinn zu treiben, Getue. Und er schafft es jedes Mal. Wir müssen zurück. Zurück zum Kloster? Ja. Aber warum zum Teufel? Ich meine zur Hölle. Ich meine, ach Gott verdammt. Was darf man denn sagen, wenn so ein Kloster geht? Ja, also, Gott verdammt bestimmt nicht. Gibt es auch Flüche, die nicht gotteslästerlich sind? Wie wär's denn mit Mist zum Beispiel? Mist klingt doch ganz harmlos. Ach, jetzt hört mal auf mit dem Quatsch. Habt ihr nicht gehört, was ich gesagt hab? Wir müssen zurück. Erst wenn du uns verrätst, was du nun wieder in den Tiefen deiner Gehirnwendung entdeckt hast. Ja, gar nichts. Es lag die ganze Zeit offen vor uns. Wir haben es nur nicht gesehen. Was denn, Justus? Das Rätsels Lösung. Das Versteck der Bilder. Siehst du, Bob, das meine ich. Ich hol meinen Rucksack und wir brauchen ein langes Seil. Moment mal. Wozu das denn? Das werdet ihr schon sehen. Beeilt euch. Nehmt das Bild mit und vergesst die Taschenlampen nicht. Peter klemmte sich das Bild unter den Arm und sie stiegen wieder auf ihre Räder. Als sie die Klostermauern erreichten, brannte hinter keinem der Fenster mehr Licht. Die schlafen alle schon wieder. Unfassbar. Haben die keine Fernseher? Mönche haben keinen Fernseher, Peter. Warum denn nicht? Weil sie Mönche sind. Kommt, über die Mauer. So. Oh. So. Hier entlang. Von hier aus muss Bregovic damals das Foto geschossen haben. Was sagt uns das jetzt? Zeig mal das Gemälde, Peter. Ja. Also, es stimmt alles überein. Nein. Er hat den Brunnen hinter dem Haus vergessen. Exakt, Bob. Nur hat er ihn nicht vergessen, sondern weggelassen. Als letzten Hinweis für denjenigen, der das Rätsel lösen will. Dann sind die Bilder also im Brunnen. Genial, Justus. Komm, wir sehen nach. Und? Was ist drin? Bob, reich mir mal die Taschenlampe. Hier, Zweiter. Psst. Ich habe Schritte gehört. Vielleicht der Glanzkopf. Bruder Raphael. Ha! Justus. Was machen Sie denn hier? Meine Güte, habt ihr mich erschreckt? Was ich hier tue? Ich lebe hier. Ich konnte nicht schlafen, deshalb bin ich in den Garten gegangen. Was im Namen aller Heiligen tut ihr hier mitten in der Nacht? Im Namen aller Heiligen? Das ist zwar nicht gerade ein richtiger Fluch, aber man kann es statt zum Teufel sagen. Und es ist nicht gotteslästerlich. Wie bitte? Hören Sie gar nicht auf ihn. Bruder Raphael, wir gehen davon aus, dass die Gemälde hier im Brunnen versteckt sind. Der Brunnen? Das wäre wirklich möglich. Es ist nur ein Zierbrunnen. Er ist seit mindestens 100 Jahren ausgetrocknet. Ja, ein trockener Brunnen ist ein erstklassiges Versteck für empfindliche Gemälde. Also, der Brunnen ist nicht tief. Ich würde sagen, etwa 5 Meter. Da unten liegt ein bisschen Laub. Das ist alles. Als er versiegt war, wurde er wahrscheinlich aufgeschüttet. Wir müssen runter. Ihr wollt da runter? Ja, wenn wir die Bilder finden wollen, bleibt uns wohl keine andere Wahl. Ich komme mit. Von sowas habe ich schon als Kind geträumt. Und wenn es mir damals passiert wäre, wäre ich vielleicht niemals Mönch geworden, sondern Schatzsucher. Vergebt mir, allmächtiger Vater. Na schön. Kommen Sie mit. Ich mache den Anfang. So. Das Seil ist fest. Ich kletter jetzt runter. Bob, leuchte mal mit deiner Taschenlampe. Na, und? Es ist so dunkel. Wirf deine Lampe runter. Hier, fang auf. Ich komme jetzt auch runter. So. Wir kommen jetzt auch runter. So, warte. Ich komme. Gar nicht so einfach. In den Film, das bleibt ja aus. So. Geschafft. Boah, hier riecht es ganz schön modrig. Ja, und es ist extrem eng hier unten. Aua. Man kann sich kaum bewegen. Und wo sind nun die Bilder? Sie müssen entweder unter dem Laub oder irgendwo in der Wand versteckt sein. Los, untersucht jeden einzelnen Stein. Ich versuche, das Laub zu beseitigen. Hier ist etwas. Einer der Steine in der Wand ist lose. Na, oh, hey, Just, nimm dein Knie aus meinem Rücken. Das kann ich aber erst, wenn Bruder Raphael nicht mehr seinen Ellbogen in meinen Rippen drückt. Oh, Verzeihung. Kannst du den Stein rausziehen, Bob? Ich versuch's mal. Er bewegt sich nur 1 Zentimeter. Lass mich mal. Der hängt irgendwie fest. Ja, sag ich doch. Bei diesem Stein kommen wir nicht weiter. Ich drücke den Stein einfach mal. Au. Hast du dich verletzt? Nein. Was war das denn jetzt? Peter hat einen Mechanismus ausgelöst, der den gesamten Boden in die Tiefe sausen ließ. Aber wir sind nicht weit gefallen. Höchstens 2,5 Meter. Aber das Seil, es hängt zu hoch. Wie sollen wir denn jetzt wieder rauskommen? Durch diese Tür zum Beispiel. Wie bitte? Hier in der Mauer ist eine kleine Holztür. Das ist wirklich aufregend. Lässt sich die Tür öffnen? Zum Glück ja. Mein Gang. Teilweise gemauert, teilweise einfach durchs Erdreich gebuddelt. Kommt, Kollegen. Sollte nicht besser jemand draußen bleiben, falls was passiert? Wenn du meinst, dann bleib doch hier. Wahrscheinlich verpasst du dann das Beste, aber wie du meinst. Will sonst noch jemand draußen bleiben? Ich komme doch mit. Dann los. Der Tunnel macht den Eindruck, als würde er jeden Moment zusammenstürzen. Er führt zur Kirche. Es ist ein Fluchttunnel. Wer wollte denn fliehen und warum? Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat ihn niemals jemand benutzt. Da vorne ist das Ende. Noch eine Holztür. Hoffentlich geht es dahinter wieder nach oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Da hinten ist ein Kellergewölbe. Los. Da stehen Holztruhen. Wir sind tatsächlich unter der Kirche. In den Kisten waren vermutlich Vorräte verstaut. Ich frag mich, was sich jetzt darin befindet. Dann wollen wir doch mal sehen. Leer. Naja, sind ja noch ein paar da. Hier ist etwas. Hier liegen 6 große flache Gegenstände. In Leinentücher gewickelt. Ja, worauf wartest du? Wickel sie aus, Jus. Moment. Die Bilder! Es sind tatsächlich die Bilder! Schnell, Just, pack die anderen auch aus. Hier, die Maske des Rosenritters. Wir haben es geschafft, Freunde. Ja, das haben wir. Herzlichen Glückwunsch, Justus. Vor uns liegen die Bilder im Wert von 1,000,000 Dollar. Und deshalb packen wir sie lieber ganz schnell wieder ein. Tja, Bruder Raphael. Es scheint, als habe doch schon jemand vor uns den Geheimgang entdeckt. Und zwar Eugene. Aber er war doch nie hier. Das war doch Bregovic. Ich verstehe langsam gar nichts mehr. Ich gehe davon aus, dass nicht Eugene sich die Rätsel ausgedacht hat, sondern Bregovic. Aber wir kennen diesen Bregovic doch gar nicht. Das musst du uns erklären, Justus. Dabei ist es so einfach. Seht doch, da steht der Mann mit der Glatze und der hat wieder eine Pistole. Was machen Sie denn hier? Das Gleiche wie ihr, denke ich. Ich hole mir, was mir zusteht. Sehr schlau von dir, Dicker, mich aus Glenview Valley wegzulocken und nach Santa Barbara zu schicken, aber nun bin ich wieder da und will die Bilder. Wer sind Sie? Das wisst ihr immer noch nicht. Ihr wart schlau genug, Bregovics Rätsel zu entschlüsseln, aber wer er ist oder wer ich bin, davon habt ihr keine Ahnung. Verraten Sie es uns. Mein Name ist Baldwin. Von Beruf bin ich, nun ja, wie soll ich sagen, Kunstdieb. Früher habe ich mit Eugene zusammengearbeitet, bis dieser Hund mich verraten und sein eigenes Ding durchgezogen hat. Eugene ist ein gerissenes Schlitzohr. Man kann ihm nicht trauen. Das wissen wir bereits. Weiter? Nun, es gab noch einen Dritten im Bunde. Bregovic. Er war fast noch durchtriebener als Eugene. Aber Eugene verriet auch ihn und so gingen wir drei schließlich jeder unseren eigenen Weg. Bregovic aber stellte es ganz besonders geschickt an. Er hielt sich jahrelang zurück und beobachtete, was Eugene tat. Als er dann schließlich wieder selbst auf Raubzug ging, ahmte er Eugenes Stil nach und so dachten alle, die Diebstähle gingen auf sein Konto. So wollte er es ihm heimzahlen. Dann hat Eugene also diese 6 Bilder gar nicht gestohlen. Es war Bregovic. Ganz genau. Eugene war machtlos. Er hat immer wieder versucht, Bregovic das Handwerk zu legen. Er hat es nie geschafft. Dann ist ihm das Schicksal zu Hilfe gekommen. Bregovic wurde krank und starb und hat als letzte kleine Gemeinheit dieses Rätsel verfasst und Eugene und mir geschickt. Wohl in der Hoffnung, dass wir uns auf der Suche nach den Bildern gegenseitig die Augen auskratzen. Ich denke, das Rätsel stammt von Eugene. Er hat es uns nach seinem Tod doch zukommen lassen. Das schon, Peter. Mit dem kleinen, aber nicht unerheblichen Unterschied, dass Victor Eugene nicht tot ist. Was? Er hat uns reingelegt. Wieder einmal. Das alles war von Anfang an eine Lüge. Eugene lebt. Er hat seinen Tod nur vorgetäuscht, um unterzutauchen. Richtig. In letzter Zeit ist er etwas leichtsinnig geworden. Hielt sich wohl für unfehlbar. Die Polizei war ihm dicht auf den Fersen, also täuschte er seinen Tod vor und versteckte sich. Ich habe das sofort durchschaut. Eugene und Bergsteigen, dass ich nicht lache. Aber die Polizei ist darauf hereingefallen. Das Dumme war nur, nun konnte er nicht mehr nach Bregovics Vermächtnis suchen. Es wäre wahrscheinlich zu gefährlich gewesen, nach Amerika aufzubrechen, wo man ihn doch gerade für tot erklärt hatte. Doch die Zeit drängte. Er suchte nach einer Möglichkeit, wie er ihnen zuvorkommen konnte, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben oder entdeckt zu werden. Und dabei kam er... auf uns. Eugene wusste wahrscheinlich, dass die Bilder in Kalifornien zu finden sein würden. Ja, und da fielen ihm natürlich sofort wir ein. Schließlich sind wir so ziemlich das Schlauste, was Kalifornien zu bieten hat. Das Rätsel war also für Eugene bestimmt. Er gab es als sein eigenes aus, damit wir es für ihn lösen. Ich hatte keine Ahnung, dass er sowas im Schilde führte, aber es passt zu ihm. Als ich euch dreien das erste Mal im Museum vor dem Bild mit dem Taubenei begegnete und zufällig mitbekam, wie ihr über Eugene spracht, traute ich meinen Augen und Ohren nicht. Mir war klar, dass ihr es auf das Gleiche abgesehen hattet wie ich. Ich wusste nur nicht, wie ihr auf die Rätselspur gekommen wart, also habe ich mich an eure Fersen geheftet. Ich habe euch beobachtet. Ihr fuhrt nach St. Michael und mir war klar, dass das nur etwas mit dem Rätsel zu tun haben konnte. Wie sind Sie eigentlich aus dem Museum entkommen? Die Polizei hatte alle Ausgänge abgesichert. Niemand kam durch die Kontrollen. Doch. Jeder kam durch ihre Kontrollen, jeder, der keine Glatze hatte. Ich hatte mir einfach eine Perücke aufgesetzt. Ich denke, damit wären alle Fragen geklärt. Ich werde jetzt die Bilder nehmen und verschwinden. Und was geschieht jetzt mit uns? Oh, ich werde dich erschießen. Nein, die drei sind noch Kinder. Das können sie nicht tun. Sie dürfen gerne noch ein Gebet sprechen, wenn sie wollen. Wie armselig. Glaubst du wirklich, ich würde mich jetzt umschauen, damit ihr mich überwältigen könnt? Fertig, Bruder. Brittany, schlag mit der Schaufel zu! Brittany! Los, wir müssen Baldwin fesseln, bevor er wieder zu sich kommt. Das übernehme ich. Das wollte ich schon immer mal machen. Was ist denn hier überhaupt los? Was machst du hier? Du bist nicht zu unserer Verabredung gekommen. Wir wollten doch heute Abend feiern. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Ja, eben. Und das fand ich seltsam. Ich dachte, es könnte was passiert sein und deshalb kam ich hierher. Ich sah den Typen mit der Glatze, der gerade in den Brunnen kletterte. Und dann nahm ich mir aus dem Geräteschuppen eine Schaufel und kletterte ihm hinterher. Gerade noch rechtzeitig, wie es aussieht. Das war großartig. Das ist ja jetzt alles ganz toll hier. Ich meine, der Schatz ist geborgen, der Bösewicht liegt gefesselt am Boden, der Held und die Heldin küssen sich. Aber würde mir bitte mal jemand verraten, was das hier alles zu bedeuten hat? Es dauerte eine Weile, bis Justus seine Freunde aufgeklärt hatte. Nur die Sache mit Brittanys Erbkrankheit und seinen Plan verschwieg er. Wieso hast du uns das mit Brittany verschwiegen? Ich dachte, wir wären Freunde. Auf jeden Fall können wir nun verschwinden und die Polizei verständigen. Das werde ich tun. Halt! Keine Polizei! Wir werden die Polizei nicht verständigen. Wie bitte? Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wegen Baldwin werden wir sicherlich die Polizei rufen. Aber vorher muss ich euch noch was sagen. Es geht um die Bilder. Was ist mit den Bildern? Wenn die Polizei kommt, werden sie mitnehmen und den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben wollen. Ja und? Du hast es ihnen nicht gesagt, Justus. Was hast du nicht gesagt? Justus erzählte nun eine lange Geschichte, die seine Freunde und Bruder Raphael zum Verstummen brachte. Er erzählte von Brittanys Krankheit und die Möglichkeit zur Operation. Schließlich auch von seiner Idee, die Bilder zu Geld zu machen und damit die Operation zu bezahlen. Ich weiß, ich hätte euch das schon vorher erzählen sollen. Ich kann euch nicht zwingen, den Plan einzuwilligen und damit das Gesetz zu brechen. Ich kann doch mein Leben nicht in Dunkelheit verbringen. Ich will nicht blind werden. Also von mir aus willige ich den Plan ein. Bob? Na schön. Wir machen das. Danke. Bravo, bravo, bravo. Das war wirklich eine hervorragende Vorstellung. Eine Glanzleistung. Brittany, Sie haben wirklich Talent. Mr. Graham! Wer ist denn das nun wieder? Was tun Sie denn hier? Ich bewahre euch vor dem größten Fehler in der Geschichte eurer Detektivlaufbahn. Brittany ist eine Betrügerin. Sie hat euch alle an der Nase herumgeführt. Vor allem dich, Justus. Was? Sie lügen. Tatsächlich? Damals, mit dem geplatzten Interview. Peter hätte sich fast verplappert, als wir über Eugenie sprachen und ich wurde hellhörig. Ich blieb an diesem Nachmittag in der Nähe und beobachtete eure Zentrale. Irgendwann stand die Tür offen. Ich schlich hinein und fand den Brief. Leider fehlte eine Seite. Diese hatte ich in die Bibliothek mitgenommen. Ich dachte, ihr seid Eugenies Komplizen. Inzwischen weiß ich, dass es nicht so ist. Aber ich blieb euch auf der Spur. Mir fiel auf, dass du dich häufig mit dieser jungen Dame trafst. Heute Abend bin ich ihr gefolgt. Sie hat euch nach Strich und Faden angelogen. Sie will nur die Bilder, nichts weiter. Das ist nicht wahr! Ich habe mir das Beste für den Schluss aufgehoben. Vor 2 Tagen spionierte ich Brittany hinterher und belauschte ein Telefonat, das sie auf der Straße führte. Und jetzt rate doch mal, mit wem. Das interessiert mich nicht. Mit Victor Eugenie. Sie erzählte ihm, dass alles nach Plan verlaufe. Und dass sie dich schon so weit habe, die Bilder nicht der Polizei zu übergeben. Dieser Mann redet wie aus Zeitjustus. Sie lügen! Ich kann das sogar beweisen. Brittany hat noch einmal mit Eugenie gesprochen, und zwar erst vor einer halben Stunde. Sie hat ihr Handy dabei. Wenn du die Wahlwiederholung drückst, wirst du ihn an der Strippe das haben. Das ist der totale Riesenquatsch! Ich habe mein Handy überhaupt nicht dabei! Ist das... Nehmen Sie das her! Justus, das hat nichts zu bedeuten! Hier, Justus. Wenn du deine Augen nicht vor der Wahrheit verschließen willst, probierst du es selbst aus. Eugenie? Hallo? Wer ist denn da? Brittany, sind Sie es? Schnell! Sie darf nicht entkommen! Doch. Darf sie. Mr. Baldwin wanderte ins Gefängnis. Mr. Graham schrieb einen Artikel, in dem er die drei Detektive als naive Idioten darstellte, die die einfachsten Zusammenhänge nicht erkannt hatten. 1,5 Wochen nach der Festnahme von Mr. Baldwin kam der Brief. Justus war allein in der Zentrale, als er den blau gefütterten Umschlag öffnete und das edle Büttenpapier herauszog. Lieber Justus, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Spiel auch dieses Mal gewonnen, wenn auch mit mehr Glück als Verstand. Die Gemälde sind wieder bei ihren ursprünglichen Besitzern. Wie bedauerlich. Ein weiterer Verbrecher dank eures unermüdlichen Heldentums hinter Schloss und Riegel. Wie wunderbar. Und meine hervorragende Tarnung ist leider zunichte gemacht worden. Ich weile wieder offiziell unter den Lebenden und werde in der nächsten Zeit ein wenig vorsichtiger sein müssen. Aber wenn wir von dieser oberflächlichen Bilanz Abstand nehmen und uns das Bild von weitem betrachten, dann siehst bestimmt auch du das, was ich sehe. Es war knapp. Fast hätte ich dich gehabt, nicht wahr? Beinahe wäre meine Rechnung aufgegangen. Und ganz davon abgesehen, viel wertvoller als alle Bilder dieser Welt ist die Tatsache, dass du mir die Nervensäge Baldwin vom Hals geschafft hast. Der Kerl war mir schon seit langem ein Dorn im Auge. Bregovic ist tot, Baldwin im Gefängnis. Es scheint, als brechen goldene Zeiten für mich an. Danke sehr, Justus Jonas, für diese tatkräftige Unterstützung. Brittany lässt dir übrigens schöne Grüße ausrichten. Sie sagt, sie habe dich wirklich gemocht. Du seist ein schlaues Kerlchen. Nun, das wusste ich schon immer. Erinnerst du dich? Bereits damals, bei unserer ersten Begegnung, stellte ich dir die Frage, ob du an meiner Seite arbeiten möchtest. Damals lehntest du noch ab. Doch ganz unter uns, dieses Mal bist du weich geworden, nicht wahr? Dieses Mal geriet deine Moral, die ich schon fast als unerschütterlich zu akzeptieren bereit war, ins Wanken. Du warst bereit, dich gegen Recht und Gesetz zu stellen. Gewiss wirst du diesem Vorwurf entgegenhalten, dass du es nicht zu deinem eigenen Vorteil tun wolltest, sondern einzig und allein für Brittany. Du wolltest ein gutes Werk tun. Doch wenn du ehrlich zu dir selbst bist, Justus, wirst du zugeben müssen, dass du es damit letzten Endes doch ganz für dich allein getan hättest. Schließlich ist Liebe nichts anderes als grenzenloser Egoismus. Du bist schwach geworden, Justus Jonas. Du warst bereit, deine Ideale für deinen Egoismus zu opfern. Und bei all den Erfolgen und Misserfolgen in dieser kleinen Episode verhehle ich nicht, dass ich dies als meinen größten Triumph bezeichnen möchte. Du bist schwach geworden und hast einen Blick auf die andere Seite der Versuchung geworfen. Der erste Schritt ist getan. Ich bin gespannt, wie weit du das nächste Mal gehen wirst. Denn ein nächstes Mal wird es geben. Da bin ich ganz sicher. Victor Eugenie. Darauf freue ich mich schon.